Ich würde sagen, das kann man noch nicht so ganz genau festlegen. Wir haben jetzt Anfang Juni und bis zu den Wahlen sind es noch 3,5 Monate. Das heißt, da kann noch ganz, ganz viel passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wirtschaft oder das Firmensterben, Schwierigkeiten von Firmen, dass die Schlagzeilen beherrschen werden, die ist natürlich sehr groß in dieser Wirtschaftskrise. Aber das wird ein bisschen abhängig davon sein, wen es trifft, wie groß sozusagen diese Negativschlagzeilen werden, wie groß befürchtete Jobverluste werden. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Ich glaube aber, was wir bekommen werden, ist eine Diskussion, dass die SPD weiterhin diesen künstlichen Widerspruch aufbaut und beibehält, dass sie diejenige ist, die um Jobs kämpft, während die Union als diejenigen dargestellt werden, denen es um Ordnungspolitik geht, um Strukturwandel, nötige Strukturveränderungen. Und das wird etwas sein, womit sich die SPD versuchen wird zu profilieren. Das wird sie auch mit Hilfe von dem sogenannten Negativ-Campaigning tun. Da haben wir den ersten Vorgeschmack erlebt. Wenn wir uns erinnern an die Wahlplakate zur Europawahl, Finanzhaie würden FDP wählen. Das geht, die CDU ist als solche noch nicht direkt angegriffen worden, weil Koalitionspartner, das wird sich ändern. Und noch vielleicht ein Wort zu diesem Negativ-Campaigning, auch weil Sie den Namen erwähnt haben, mit diesem Baron aus Bayern, wie Karl Theodor zu Guttenberg ja von der SPD zu Wahlen beschrieben wird. Da wird so etwas eingeläutet, wie wir das bei Paul Kirchhoff schon erlebt haben, dem Professor aus Heidelberg, der in Angela Merkels Wahlkampfteam war. Und das Ergebnis der Europawahl hat eins jedenfalls gezeigt, dieses Negativ-Campaigning hat sich zumindest nicht bewährt. Die Parteien geben ja viel Geld für den Wahlkampf jedes Mal aus. Können wir uns denn jetzt bei der SPD zum Beispiel auf eine Neuauflage der Kamper vielleicht freuen, die 98 ja so ein bisschen was von amerikanischem Wahlkampf nach Deutschland gebracht hatte? Also mit dem amerikanischen Wahlkampf wird sich die SPD sehr, sehr hüten. Es gab eine äußerst peinliche Episode, als man versucht hatte, sozusagen ein bisschen von dem Obama-Wahlkampf nach Deutschland zu holen. Nämlich beim Nürnberger Zukunftskongress oder Zukunftskonvent der SPD, so ziemlich genau vor einem Jahr, da gab es den Versuch von Hubertus Heil, einen Yes, we can Sprechchor anzuheizen und der ging so jämmerlich nach hinten los. Und dann muss man auch sagen, auch der Kandidat Frank-Walter Steinmeier ist nun ja nicht unbedingt ein charismatischer Politiker. Er ist sicherlich ein sehr differenzierter und kluger und vorausschauender Politiker, aber er gilt ein bisschen als umständlich, als schlechter Redner. Und das Ganze dann sozusagen mit dem charismatischen Obama zu vergleichen, es ihm gleich tun zu wollen, das kann nur schlecht ausgehen für Steinmeier. Deshalb muss man sich vor so etwas hüten. Andererseits ist es so, dass noch nicht mal die Kür des Kandidaten gelungen war. Die war ja regelrecht verpatzt worden. Wenn wir uns erinnern an die Ereignisse vom Schwielowsee im vorigen Sommer, als es einen Putsch gab gegen die SPD-Führung bzw. gegen den SPD-Chef Kurt Beck, der wollte an dem besagten Wochenende eigentlich den Kanzlerkandidaten auch Steinmeier ernennen. Und ehe er dies tun konnte, ist er schon zurückgetreten als Parteivorsitzender aufgrund dieser Querelen. Das heißt also, noch nicht einmal die Kür des Kandidaten ist so richtig gelungen. Man muss ja sehr vorsichtig sein, dass man da nicht irgendetwas anzettelt, was dann sozusagen als Schuss nach hinten losgeht. Hat die CDU denn jetzt ein leichtes Spiel? Da ist es ganz egal, was für einen Wahlkampf die eigentlich machen? Die CDU, die hat es sehr, sehr viel leichter, aber auch schwerer. Auf der einen Seite hat sie es leichter, weil sie natürlich den Kanzlerinnenbonus hat. Sie wird das auch ausnutzen, indem sie alles vermeidet, was irgendwie polarisiert. Von ihr wird Negativ-Campaigning nicht zu erwarten sein. Die Führungsfigur Angela Merkel wird als eine überparteiliche weiterhin dargestellt werden, wie schon beim Europawahlkampf. Man setzt auf sie. Aber ich glaube, das wird ein Wahlkampf sein, der sehr oft Nummer sicher geht. Und das kann die Kanzlerin auch und das kann die CDU auch, weil ihr genau genommen nicht wirklich viel passieren kann. Ihr bleibt, wenn es für Schwarz-Gelb nicht reicht, immer noch die große Koalition. Und bei der SPD ist das anders. Bei der SPD bleibt natürlich auch die Option der großen Koalition, sollte es mit der FDP für die Union nicht reichen. Aber die SPD muss sich natürlich hüten, einen Wahlkampf zu machen, indem sie die FDP als neoliberal angreift. Sie braucht die FDP als Koalitionspartner und ist deshalb in einer weitaus gefährlicheren oder verzwickteren Situation. Das heißt, die CDU ist unterm Strich in einer komfortableren, aber nicht bequemen Position. Sie muss auch kämpfen und sie muss vor allem eins erreichen. Man darf sich wegen der Kanzlerin nicht in allzu viel Sicherheit wähnen. Können wir uns denn wenigstens auf ein ordentliches Rededuell von Steinmeier und Merkel freuen? Daran wird gearbeitet. Die Sender sind natürlich interessiert, die Fernsehsender. Sie wollen es gern, ob sich die Kandidaten dann tatsächlich darauf einlassen. Die Anzeichen, die ich gehört habe, gehen in diese Richtung. Ich glaube, dieses Rededuell würde beiden ganz gut entsprechen, wie sich ja überhaupt beide relativ ähnlich sind. Sie sind beide ein bisschen detailversessen, sind extrem gut informiert in den Einzelheiten bestimmter Politikfelder. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sogar ein Format ist, was beiden ganz gut gefällt.